Kapitel 10. Mit Leben erfüllt. Als Gott den Menschen schuf, schuf er ihn als sein Ebenbild. Als Gott den Menschen schuf, war alles gut, der Mensch war gerecht, geistlich lebendig und von Gottes Leben und Wesen erfüllt. Der Mensch war so vollkommen wie Gott und konnte daher Gottes Leben in Fülle in sich tragen. Als Adam jedoch sündigte, starb er geistlich und verlor das Leben und Wesen Gottes. Gott, der Herr, nahm also den Menschen und brachte ihn in den Garten Eden. Er übertrug ihm die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und zu schützen. Er ordnete an, du darfst die Früchte aller Bäume im Garten essen. Nur von dem Baum, der zur Erkenntnis von Gut und Böse führt, darfst du nicht essen. Sobald du das tust, wirst du sterben, 1 Mose 2,15-17. Mit Mühe und Schweiß wirst du dir dein Brot erarbeiten, und am Ende wirst du wieder zur Erde zurückkehren, aus der du gemacht wurdest. Denn Staub bist du, und zu Staub sollst du wieder werden, 1 Mose 3,19. Als Adam ungehorsam war, trennte er sich vom Leben Gottes und wurde sofort mit dem Tod verbunden. Es war nie Gottes Plan, dass die Menschen sterben sollten. Tod, Krankheit, Armut, psychische Probleme, Depressionen, Sucht, all das gehörte nicht zu Gottes Plan. Gott hat all diese Dinge nie erschaffen, all das und noch viel mehr war die Folge dessen, dass der Mensch das Leben Gottes verlor. Als Adam sich mit dem Tod verband, übertrug sich die Sünde und Krankheit auf alle, die nach ihm geboren wurden. Zum Glück hatte Gott einen Plan. Da sagte Gott, der Herr, zur Schlange, weil du das getan hast, sollst du verflucht sein, du allein von allen Tieren. Auf dem Bauch wirst du kriechen und Staub fressen dein Leben lang. Feindschaft wird herrschen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem und ihrem Nachwuchs. Er wird dir den Kopf zertreten, und du wirst ihn in die Ferse beißen, 1 Mose 3, 14-15. Gott hatte vor, Jesus zu schicken, um Satan endgültig zu besiegen und ihm die Macht zu nehmen, die er von Adam im Garten Eden erhalten hatte. In diesem Moment trat Gottes Erlösungsplan in Kraft, und Gott begann, die Ankunft Jesu als letztem Adam zu inszenieren. Nach 4000 Jahren an Prophetien über den kommenden Messias wurde Jesus geboren. Jesus war zu 100% Gott, wurde aber zu 100% als Mensch geboren. Jesus, der letzte Adam, wurde gesandt, um in Ordnung zu bringen, was der erste Adam verbockt hatte. So steht es auch geschrieben, der erste Mensch, Adam, der aus Erde gemacht war, wurde zu einem lebendigen Wesen, der letzte Adam, wurde zu Geist, der lebendig macht, 1 Kor 15,45. Jesus kam, um ein lebensspendender Geist zu sein, er kam, um uns das zu geben, was der erste Adam verlor. Wie sollte das möglich sein? Weil es Gottes Plan war, einen Schritt weiter zu gehen als beim ersten Adam. Im Garten Eden war der Mensch Gott ähnlich, aber nicht eins mit Gott, und der Bund, den Gott schloss, war zwischen ihm und dem Menschen. In seinem Erlösungsplan wollte Gott einen Bund mit sich selbst schließen und sich mit uns vereinen. Wenn du in kirchlichen Kreisen aufgewachsen bist, hast du wahrscheinlich von der römischen Straße gehört. Damit ist eine Reihe von Bibelstellen aus dem Römerbrief gemeint, die dich auf den Weg des Heils führen. Als ich mich vor einigen Jahren mit dem Leben Gottes beschäftigte, stieß ich auf das, was ich die Straße des Lebens nenne. Es gibt mehrere Schlüsselstellen im Buch Johannes, die dir Gottes Plan zeigen, wie er der Menschheit sein Leben zurückgibt. Es beginnt alles in Johannes. Am Anfang war er heißt, das Wort, und er, das Wort, war bei Gott, und Gott war er, das Wort, er war am Anfang bei Gott. Alles ist durch ihn entstanden, ohne ihn ist auch nicht eines entstanden. Für alles, was entstanden ist, war in ihm das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet im Finsteren, und das Finstere hat es nicht begriffen, Joel 1, 1-5. Das Wort Leben ist das griechische Wort Zoe, das einfach das Leben Gottes bedeutet. Jedes Mal, wenn du den Ausdruck ewiges Leben oder Leben im Überfluss siehst, handelt es sich um Zoe, das Leben Gottes. Jesus ist das Wort, und dieses Leben war in ihm. Er wurde auf die Erde gesandt, erfüllt mit dem Leben Gottes. Der nächste Schritt auf dieser Straße des Lebens findet sich in Johannes 5. In diesem Abschnitt erklärt Jesus, dass er das Leben Gottes besitzt und es weitergeben kann. So, wie der Vater die Toten aufweckt und lebendig macht, so macht nämlich auch der Sohn die lebendig, die er will, wie der Vater Leben in sich hat, so hat er nämlich auch dem Sohn gegeben, Leben in sich zu haben. Joh 5:21. Beachte, dass das Leben, das der Vater hat, dasselbe Leben ist, das Jesus in sich hat. Weil Jesus das Leben besaß, konnte er es auch verschenken, wann immer er wollte. Man kann nichts verschenken, was man nicht hat, man kann nur das geben, was man besitzt. Dieses Leben war nicht etwas, auf das Jesus wartete oder an das er glaubte, das Leben Gottes war sein aktueller Besitz, es war etwas, mit dem er randvoll war und überfloss. Wenn wir die Straße des Lebens weitergehen, kommen wir zu Johannes 10,10. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle, Joh 10,10. Ist dir schon mal aufgefallen, dass die Menschen, wenn sie darüber reden, warum Jesus auf die Erde kam, fast immer sagen, dass er kam, damit du in den Himmel kommst? Sicherlich gibt es einen Himmel, den man erlangen kann, und eine Hölle, die man meiden muss, aber die Priorität des Kommens Jesu lag nicht darin, dich nur in den Himmel zu bringen. Jesus ist nicht gekommen, um die Endstation deines Lebens zu ändern, sondern um deine Position zu verändern. Wir waren weit von Gott weg, und Jesus kam, um uns mit Gott zu vereinen. Jesus ist nicht gekommen, um uns einfach nur irgendwo hinzubringen, er ist gekommen, um etwas in uns hineinzulegen, das Leben Gottes. Jesus ist gekommen, damit wir das Leben haben. Wie bekommen wir dieses Leben eigentlich? Das steht in Johannes 17, dem letzten Schritt auf der Straße des Lebens. Ich bitte dich aber nicht nur für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns seien, damit die Welt glauben soll, dass du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, damit sie eins sind, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, damit sie Vollender sind in eins, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du auch mich liebst. Joh 17:20-23. Als Jesus mit seinen Jüngern im Obergemach saß, nahmen sie am Passamahl teil. So wie die Israeliten am Passamahl teilnahmen und dadurch einen Bund mit Gott eingingen, der ihnen Gesundheit versprach, bedeutete das letzte Passamahl Jesu mit den Jüngern das Ende dieses Bundes. Es war das Ende eines Bundes mit der Verheißung von Gesundheit und der Beginn eines Bundes mit der Realität von Gesundheit. Die Worte, die Jesus mit diesem übernatürlichen prophetischen Gebet sprach, sagten voraus, was dieser neue Bund mit sich bringen würde, und sie offenbarten auch den Zweck seines Kommens und den Schrei seines Herzens, die Vereinigung mit den Menschen. Das Gebet Jesu war, dass du und ich eins mit ihm und dem Vater sein sollten. Warum war die Vereinigung so wichtig? Weil Gott Jesus Christus das hineinlegte, was er in uns haben wollte, das Leben Gottes. Das Leben Gottes war der fehlende Bestandteil, die kostbare himmlische Substanz, die Gottes ursprüngliches Immunsystem beithaltete. Bei der Errettung ging es nicht darum, dass wir irgendwo hingehen, sondern darum, dass wir mit dem Weinstock eins werden, damit alles, was in ihm fließt, auch in uns fließt. Beim Evangelium von Jesus geht es nicht darum, dass du einmal in den Himmel kommst, sondern darum, dass Christus in dir ist und sein Leben in dir fließt. Durch unsere Vereinigung mit Christus fließt sein Leben in uns, aber was bewirkt es? Lies nach, was der Apostel Paulus über das Leben Gottes in dir sagt. Wir haben diesen Schatz aber in tönernen Gefäßen, damit die unvergleichliche Kraft von Gott ist und nicht von uns. In allem werden wir bedrängt, aber es wird uns nicht zu eng. Wir sind ratlos, aber wir verzweifeln nicht. Wir werden verfolgt, aber wir sind nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Ständig tragen wir das Sterben von Jesus an unserem Leib mit umher, damit auch das Leben von Jesus sichtbar wird durch unseren Leib. Immer werden nämlich wir, die Leben haben, zum Tod ausgeliefert wegen Jesus, damit auch das Leben von Jesus sichtbar wird an unserem sterblichen Körper. Wirkt sich also der Tod in uns aus, das Leben aber in euch. 2 Kor 4, 7-12. Schau dir an, was Paulus sagt. Unsere Körper, diese irdenen Gefäße, sind Träger des Lebens und der Kraft Gottes. Was auch immer uns widerfährt, es kann das Leben Gottes in uns nicht in den Schatten stellen, es übertreffen oder aufhalten. Was soll dieses Leben bewirken? Das Leben Jesu soll sich auf unseren menschlichen Körper auswirken. Dieses Leben Gottes ist buchstäblich das ursprüngliche Immunsystem Gottes. Ich glaube wirklich, dass das, was wir heute in unseren Körpern in Existenz sehen, buchstäblich die Gnade Gottes ist. Warum? Weil Gott die Menschen liebt, und ohne ihn hätten die Menschen kaum eine Existenz. Das Problem ist, dass unser natürliches Immunsystem nur bis zu einem bestimmten Punkt funktionieren kann und dann von Krankheiten überwältigt wird, aber das war nicht Gottes perfekter Plan. Gottes perfekter Plan war das Leben von Gott. Warum ist das so? Erinnerst du dich an den allerersten Schritt auf dem Weg des Lebens? Für alles, was entstanden ist, war in ihm das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet im Finsteren, und das Finstere hat es nicht begriffen, Joel 1, 4-5. Die Dunkelheit kann das Licht nicht besiegen. Das Licht überwindet immer, gewinnt und siegt. Das Leben Gottes ist das Licht Gottes. Die Krankheiten des Fluches können das Licht Gottes nicht überwinden, das Leben Gottes ist das Licht in uns, das die Dunkelheit auslöscht und jeden Keim desinfiziert, der versucht, gegen uns anzugehen. Das Leben Gottes versetzt dich buchstäblich in die Lage, nie wieder krank zu werden, weil es in dir als einem geistlichen Wesen fließt. Ich werde nie vergessen, wie ich im Frühjahr 2006 meine Himmelserfahrung gemacht habe. Es war der 1. April 2006, als ich mich zum Einschlafen hinlegte und mich plötzlich im Himmel wiederfand. Ich erwarte sicher nicht, dass mir jeder glaubt, aber ich weiß, was ich weiß. Es war so, wie der Apostel Paulus sagte, ich weiß nicht, ob ich im Körper war oder außerhalb, ich kann nur sagen, dass ich dort war, sobald ich meine Augen geschlossen hatte. Das Erste, was mir auffiel, war nicht, was ich sah, sondern wie ich mich fühlte. Da war ein Frieden, den ich noch nie zuvor erlebt hatte, es war der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt. Es war ein Friede, der, ehrlich gesagt, einfach unbeschreiblich war. Die zweite Sache, die meine Aufmerksamkeit erregte, war der pulsierende elektrische Strom, der durch meinen Körper floss. Ich kann es nur so beschreiben, als würdest du ein Tanzgerät, transkutane elektrische Nervenstimulation, auf deine Muskeln legen und das sanfte Pulsieren des Stroms spüren, so war es auch, aber in meinem ganzen Körper. Ich weiß noch, dass ich auf einer Straße stand, mit einem Gebäude zu meiner Linken und einer wunderschönen Landschaft um mich herum, aber ich war fasziniert von dem, was ich in meinem Inneren spürte. Zu dieser Erfahrung gehörte noch viel mehr, aber der Teil, der für das, worüber wir hier sprechen, relevant ist, ist das Licht, das durch meinen Körper pulsierte. Damals war es mir nicht bewusst, aber und war das Leben Gottes, das in mir floss. Erst um das Jahr 2015 herum begann ich, die Realität des Lebens Gottes in der ganzen Bibel zu erkennen, und das verblüffte mich. Das führte dazu, dass ich ein Buch mit dem Titel Possessors of Life, Deutschbesitzer des Lebens, schrieb und es veränderte buchstäblich die Art und Weise, wie ich meinen Dienst tat und wie ich mich selbst sah. Gott hat sein Leben in mich hineingelegt, im selben Maß, wie er und Jesus es haben. Dieses Leben, das durch unsere Vereinigung mit Christus durch uns fließt, ist jetzt und für immer in uns. Die große Mehrheit der Gläubigen weiß, dass dieses Leben in Fülle für die Zukunft bestimmt ist, aber die meisten wissen nicht, dass es sich auch jetzt schon auf unseren sterblichen Körper auswirkt. Wir akzeptieren von ganzem Herzen, dass Gottes Vergebung ein Vorteil der Errettung ist, aber dann hört es für uns auf. Es gibt aber noch mehr Vorteile, wie zum Beispiel Schutz, Sicherheit und Heilung. Dieses Leben soll uns vor Krankheit bewahren und unsere Jugend erneuern wie die eines Adlers. Preise den Herrn, meine Seele, ja, alles in mir lobe seinen heiligen Namen. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Er vergibt dir all deine Schuld und heilt alle deine Krankheiten. Er rettet dich mitten aus Todesgefahr, krönt dich mit Güte und Erbarmen. Er gibt dir in deinem Leben viel Gutes überreich, bist du beschenkt. Wie sich bei einem Adler das Gefieder erneuert, So bekommst du immer wieder jugendliche Kraft, PS 103, 1-5. Wenn schon ein Bund mit Gott, der den Einfluss der Sünde nur stoppte, für anhaltende Jugend sorgen kann, wie viel mehr dann ein Bund mit Gott, der den Einfluss des Todes vollständig beseitigt. Sicherlich werden unsere Körper älter und sterben irgendwann, aber sie müssen nicht sterben, weil unser Körper sich abnutzt, sie sterben, weil wir den Körper verlassen. Das Leben Gottes soll sich auf deinen Körper auswirken. Und wenn der Geist dessen in euch wohnt, der Jesus von den Toten auferweckt hat, wird der, der den Messias von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen in euch wohnenden Geist, Römer 8, 11. Auch im Römerbrief gibt uns Paulus einen Einblick in das Leben Gottes und unseren Körper. Die größte Demonstration von Gottes Macht, die das Universum je gesehen hat, war der Tag, an dem er Jesus von den Toten auferweckte. Als er Jesus auferweckte, floss das Leben Gottes so stark wie nie zuvor, und genau dieselbe Kraft, mit der er Jesus auferweckte, ist auch in dir verfügbar für deinen Körper. Beachte, dass dieses Leben nicht vom Himmel fließt, sondern vom Heiligen Geist in dir als geistlichem Wesen. Das bedeutet, dass überall, wo du hingehst, ein Fluss des Lebens ist, der bereit ist, aus dir her auszufließen. Als ich ein Kind war, haben wir in der Gemeinde immer das Lied I will go a river of life, ich habe einen Strom des Lebens, gesungen. Die erste Strophe und der Refrain gehen so. Ich habe einen Strom des Lebens, der aus mir fließt, der Lahme zum Gehen und Blinde zum Sehen bringt. Er öffnet Gefängnistüren, befreit die Gefangenen. Ich habe einen Strom des Lebens, der aus mir fließt. Sprudle, o Quelle, in meiner Seele. Sprudle, o Quelle, und mach mich heil. Sprudle, o Quelle, und gib mir das Leben in Fülle. Das war eher ein Kinderlied, das in den 1980er Jahren gesungen wurde, aber es ist ein kraftvolles Lied voller biblischer Wahrheit. Es ist für mich immer noch erstaunlich, dass wir dieses Lied vor über 40 Jahren gesungen haben und es die Gläubigen trotzdem nicht geglaubt, geschweige denn in ihrem Leben umgesetzt haben. Schau dir die Worte an, woher kommt der Strom des Lebens? Er kommt nicht vom Himmel, er kommt aus dir heraus. Wir haben es zwar richtig gesungen, aber als es darum ging, es zu lehren und anzuwenden, haben wir immer noch darauf gewartet, dass Gott es ausgießt. Das Leben Gottes ist eine geistliche Substanz, die in den Gerechten fließt. Gerechtigkeit ist sowohl die Position als auch der Zustand des Gläubigen. Wir sind vollständig, vollkommen und gerecht. Die Menschen warten darauf, dass die heilende Kraft vom Himmel fällt, aber sie ist tatsächlich in dem Gerechten. Wenn der Messias in euch ist, ist der Leib zwar tot wegen der Sünde, der Geist aber Leben durch Gerechtigkeit. Und wenn der Geist dessen in euch wohnt, der Jesus von den Toten auferweckt hat, wird der, der den Messias von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen in euch wohnenden Geist, Römer 8, 10-11. Als Geistwesen bist du mit reichem, ewigem Leben erfüllt, dem Leben, das Gott ist und hat. Wo ist dieses Leben? Das Leben Gottes ist in dir. Was wird dieses Leben bewirken? Das Leben Gottes hat nicht nur dich als Geistwesen verändert, sondern es fließt auch in dir und wird sich auf deinen sterblichen Körper auswirken. Jesus ist gekommen, um dir das Leben zu geben, und zwar in Hülle und Fülle. Dieses Leben sollte sich nicht nur auf dich als geistliches Wesen auswirken, sondern auch auf deinen Körper. Und was noch besser ist, es ist nicht nur für deinen Körper bestimmt, sondern das Leben Gottes soll aus dir heraus und in andere hineinfließen. Ist dir aufgefallen, wie oft wir in den Evangelien von Menschen lesen, die versuchen, Jesus zu berühren? Die Menschen wollten ihn berühren, weil sie wussten, dass von ihm Kraft ausging. Warum strömte diese Kraft aus ihm heraus? Weil Jesus wusste, dass er das Leben besaß. Dieses Leben hielt ihn frei von Krankheiten, heilte aber auch diejenigen, die ihn im Glauben berührten. Und er ging mit ihnen hinab und stellte sich auf einen ebenen Platz. Auch eine große Menge seiner Jünger war da, und eine große Menge des Volkes von ganz Judäa, Jerusalem und der Meeresküste von Tyrus und Sidon. Die waren gekommen, um auf ihn zu hören und geheilt zu werden von ihren Krankheiten. Auch alle, die von unreinen Geistern geplagt waren, wurden geheilt. Und die ganze Menge wollte ihn berühren, weil Kraft von ihm ausging und alle heilte, Lk 6, 17-19. Immer wieder versuchten die Menschen, zu Jesus zu gelangen. Warum? Sie hatten dieses Leben nicht in sich. Weil sie mit dem ersten Adam verbunden waren, waren sie Ungläubige und mit dem Strom des Todes verbunden. Jesus aber hatte einen Strom des Lebens, weil er gerecht war. Folglich mussten alle Menschen, die mit dem Tod verbunden waren, Jesus berühren, weil er einen Strom des Lebens in sich hatte. Als du und ich eins mit Christus wurden, wurden wir glücklicherweise mit demselben Fluss verbunden. Jetzt, als neue Schöpfung in Christus, fließt dasselbe Leben in uns, das auch in Jesus fließt. So wie Jesus ein Besitzer dieses Lebens ist, sind auch du und ich Besitzer dieses Lebens. Auf unseren Heilungskonferenzen ist dies ein wichtiger Punkt, auf den ich in den Veranstaltungen hinweise. Ich möchte, dass die Menschen wissen, was sie in sich haben. Ich lege keinen Wert darauf, dass die Menschen zu mir kommen, damit ich ihnen die Hände auflege. Ich lege zwar die Hände auf, wenn es sein muss, aber mir ist lieber, dass die Menschen selbst Wunder erleben, genau dort, wo sie sitzen, ohne dass sie jemand berührt. 2013 erlebte ich einen der wunderbarsten Gottesdienste, an denen ich je teilnehmen durfte. Es war auf einem Jugendcamp in Spokane, Washington. Bryant Hemp Hill, einer meiner besten Freunde, war der Jugendpastor der gastgebenden Gemeinde und hatte mich eingeladen, während des Abendgottesdienstes zu sprechen. Als ich über unsere Vereinigung mit Christus und das kostbare Leben in uns predigte, geschahen plötzlich Wunder. Während ich predigte, hob eine Betreuerin des Camps die Hand und sagte: "Schat, das musst du dir ansehen." Ich ging zu ihr hin und sie zeigte auf das Mädchen, das neben ihr saß. Dieses junge Mädchen hatte am ganzen Körper eine Hautkrankheit. Doch als ich dort stand und zusah, war es, als würde jemand einen Radiergummi nehmen, oben auf ihrem Kopf beginnen und langsam nach unten radiieren. Plötzlich rannten alle im Raum herbei und wir alle sahen zu, wie die Hautkrankheit von oben nach unten verschwand. Das junge Mädchen wurde vor unseren Augen vollständig geheilt. Während wir das beobachteten, wurden überall im Raum Teenager geheilt. Ein Junge, der praktisch blind war, wurde sofort geheilt. Ein Mädchen mit einem kurzen Bein beobachtete, wie es vor ihren Augen her auswuchs. Ein Junge mit einem gerissenen Kreuzband wurde geheilt, ebenso wie ein Mädchen mit einer gerissenen Rotatorenmanschette. Es war erstaunlich, all die Zeugnisse über Heilungen zu hören, die im Laufe des Abends stattfanden. Das ist die Art und Weise, wie ich unsere Heilungsgottesdienste und Konferenzen gerne sehe. Weißt du, warum diese Dinge passieren? Weil ich den Schwerpunkt auf das lege, was sie in sich haben und nicht auf das, was sie bekommen müssen. Sobald sie verstehen, was sie in sich haben, fällt es ihnen umso leichter, es an andere weiterzugeben, genau wie Jesus. Vor kurzem waren meine Frau April und ich in Puerto Rico auf einer Konferenz. Ich lehrte über das Leben Gottes in uns und wir sahen, dass Wunder geschahen. Bevor der Gottesdienst zu Ende war, musste eine bestimmte Frau etwas früher gehen. Sie sagte, sie habe ernsthafte Rücken- und Schulterprobleme, aber als sie auf dem Parkplatz zu ihrem Auto ging, wurde sie geheilt. Sie spürte, dass eine Wärme über sie kam und alle Schmerzen verschwanden. Danach konnte sie sich wieder voll bewegen. Während sie auf dem Parkplatz war, hatten wir begonnen, verschiedenen Menschen in der Gemeinde zu dienen. Da war eine junge Frau Anfang 20, die sich den Knöchel schwer verletzt hatte. Er war schwarz und blau, voller Blutergüsse und stark geschwollen, und sie humpelte mit Hilfe von Krücken umher. April und ich legten ihr unsere Hände auf und ließen das Leben Gottes in sie hineinfließen. April ergriff dann ihre Hand und sie begann zu gehen. Dabei konnte man es in den Augen der jungen Frau sehen, sie hatte keine Schmerzen mehr. Sie ließ Aprils Hand los und begann zu laufen, zu springen und zu tanzen. Sie war Tänzerin und hatte am nächsten Tag eine Aufführung, sie war so aufgeregt, dass sie nun daran teilnehmen konnte. Das war toll, aber es wird noch besser. Während April und die Frau durch den vorderen Teil der Aula gingen, kamen sie an einigen Leuten vorbei, darunter auch einige Jungen im Teenageralter, die Knöchel- und Knieverletzungen hatten und sofort geheilt wurden, als April und die Frau an ihnen vorbeigingen. Das Leben Gottes war im Fluss. Vergiss nie, dass gerechte Menschen mit Leben erfüllt sind. Es geht nicht um dich, sondern darum, mit wem du verbunden bist. Je mehr wir darüber wissen, desto mehr wird es fließen. Je bewusster wir uns dessen werden, was wir haben, desto mehr wird es in uns und durch uns fließen. Wenn du deine Stellung in Christus verstehst, verstehst du auch, was dir in Christus gehört und eines dieser kostbaren, unbezahlbaren Besitztümer ist das Leben Gottes.